scientist. Jungle brother, cause I'm a jungle brother. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, da ist Charis Arts an den Decks, der Sendungsstart für das neue Jahr. Ich freue mich, heute zu spielen, jetzt sind 2 Stunden Drum and Bass mit mir. Hab neue Tunes dabei, fange wie gewöhnlich sehr sphärisch an, locker Beats und werde ein bisschen härter und in der letzten Stunde habe ich einen Guest-Mix dabei. Guadalino auf Rahn im Guestmix. Ja, bleiben Sie dran. Gerade läuft Walk Air, Neptune und dann kommt DFR Hold You. Schon in der Pipeline. Drum and Bass Mix der Charis Arts für. Old Red, Red. We'll be right back. Ja, da ist der Karis Arts, gerade läuft Just Think von Sunny Crimea Soul of X und danach kommt Black Dahlia von Monroe. Monroe released auf Shogun Audio, da habe ich eine ganze Menge Tracks dabei von dem Label, genauso wie Sparehead und Symmetry Recordings und natürlich auch Metalheads. Neue Scheiben aus Januar 24 und auch Dezember 23 wird es heute geben. Genau. Ich rechne so 40-50 Tracks die nächsten zwei Stunden und die letzte Stunde Surprise mit den Lino Ofran aus Grützlingen. Mir einen Guest-Mix mitgebracht. Lange nicht in der Sendung gewesen, freue ich mich, dass er wieder Zeit gefunden hat und sich beteiligt. Ein Support, also nächsten zwei Stunden Drum and Bass mit mir, Karis Arts und danach Genrewechsel, Surprise-Mix mit Lino Ofran und jetzt Jazz Tink weiter und dann Monroe mit Black Dahlia. Red. Ja, der laufende Track ist von Guest auf Shogun, im Oktober schon letzten Jahr rausgekommen. Trackname ist Brutalis und gleiche Mix läuft nochmal ein Track von Monroe After Thought im Drum & Bass Mix. Für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, The Caris Arts an den Decks. Red. you deserve all the love. You deserve everything that I have got to give. You deserve everything. You deserve happiness until the very end. I know you girls had it hard. Change the world together, the change you wish to see. I will give you all of me. Let's break down our borders, connecting spiritually. I will give you all. I just wanna love you Red. Ja, da ist der Caris Arts in der ersten Stunde. Das gerade ist Jonathan Baker auf Basswerk I Want You. Davor habe ich gespielt Love You Right. Genau, bis zum und dann ist die letzte Stunde Surprise der Lino Ofran für uns mit einem Hypnotic Raw Techno Set. Ja, wenn Sie viel Spaß mit der Sendung, sieht weiter mit I Want You. Wie Sie hören können, recht dark Geschichte hier am Start. Doc Scott, der 31 Records Gründer hier auf Metalheads, Blueprints One heißt das Album und der Track Ghost 25. Genau, davor habe ich gespielt auf Critical Kasra Double B 00 und davor Do You Know von Techno, auch auf Metalheads, Ghost Shark, sehr düstere, metallene Drums, mag ich sehr, jetzt gleich läuft Soul Need for Mirrors with Jolts, schon in der Pipeline, gleich im Mix. Viel Spaß beim Zulassen. Land belongs to me. I'm gonna go. Dann haben gerade Maybeth von Gyrofield ein unglückliches Ende im Mix. Dubby läuft gerade, Gravity. Auf Grid Recordings davor eine EP auf das neue Gyrofield, Maybeth auf Metalheads. Am 12.24. Jetzt wird es dann auch gleich Zeit für den Track des Monats. Das ist bei mir sicher My Way Savior von Tibi. Habe ich letztes Jahr auch schon gespielt. Bin schon im letzten Jahr vorab der erste Track rausgekommen. Ganz sphärisch, harte Beats, gefällt mir ganz gut. Kann leider nur ein Stück spielen, das andere ist ein Pre-Order, kommt erst morgen. Genau, den kann ich also noch nicht vorstellen, das wäre nämlich ganz gut. Kommt da also morgen auf Subtitles Music. Genau, aber My Way ist erhältlich, habe ich im Dezember schon mal gespielt. Kommt gleich also. Viel Spaß denn mit dem Track Charis Arts im Drum and Bass Mix und dann in der letzten Stunde Surprise. Und wir sind auch schon in der zweiten Stunde angekommen. Also viel Spaß noch mit Dubby. Don't destroy it! Chasing all the paper. Paper. Ja, da ist der Karas Arts in der Sendung Karacho. Bis im Drum and Bass Mix. Jetzt gerade läuft Play Around. Von Lensman und Red Eyes, die After Hours EP, Label 5LA. Attention. lost in panic. Is it my dream? I'm ecstatic. Feel as though I'm lost within your soul. Feel as though I'm lost within your soul. Feel as though I'm lost within your soul. Hey, foolish games, more the ones. It's hard to blame it on you. Hurting, savage, feeling like I'm lost in panic. Is it my dream? I'm ecstatic. Feel as though I'm lost within your soul. Feel as though I'm lost within your soul. so shine bright tomorrow.

via Primetime. Tech Itch Outrage, Arms House. Noch 10 Minuten, das heißt, zwei Tracks kann ich noch spielen. Davor lief Cookie Monster, Spirit Total Science, Digital auf CIA. Track von 2019, also schon fast älter, aber hat glaube ich ganz gut gepasst. Jetzt genießen Sie mal noch Package, Arms House, die letzten 10 Minuten und danach kommt der Lino Ofran im Surprise Mix mit einem Hypno Rough Mix. Oh, red, red. We'll be right back. Ja, zum Abschluss noch neuer Track, Step Tune, Cracks auf OCC Recordings, davor war Malux, auch was Neues, Noise Drive. Jo, so beende ich mal das Drum & Bass Set. Und danach kommt der Hypnotic Rough Mix von Nino Ofran. Ist so bei 140 BPM. Also recht schnell. Der erste Track ist von Anja Schneider. Mag ich auch sehr gern. Hat eine gute Track-Auswahl vorgenommen, der Lino. Ja, wenn Sie Spaß mit dem Surprise Mix. Ab noch 2 Minuten der Track. Und dann verabschiede ich mich schon mal. Ich sag nachher am Ende nochmal, was im Februar so läuft. Genau. Also, Step Tune von Drax. Viel Spaß noch mit.

Ja, hier ist der Lino Ofran in the Mix. Ich wollte einige Tracks noch ansagen, die ihr in the Mix verwurstet. Also hat gespielt, erst Track schon angesagt, Anja Schneider, Huber Disco, Heiden ist mit dabei, Will Gravo, Sonica und Wipeout von Ben Sims, Ritz in Marsal, Remix Nautilus heißt der Track, Claire hat zweimal dabei und Danny Rabbit auch, ein Track von Herz, Tim Bale und Albert Sirnoff, Guten Lessons und ein Track von Off, Greed, Masterpiece, Darius ist dabei mit Devil Wish, dann nochmal Will Gravo mit Links und Soap von Rove Rangers, wo vorletzte ist Defense von Uncertain und Power to the Soul von Claire nochmal und der letzte Track von Danny Rabbit, Go Get Some People. Das ist der Lino Ofran in dem Mix für Old Red.

one. 369 girls wanna drink wine. Tell the man not to waste your time. The man broke, the man here joke, so you gotta get loose with the Henny and the coke. 321 girls wanna have fun. If the man don't dance, he's done. Tell him move on, get the man gone. Thank you. der Lino Ofran in the Mix. Rough Hypnotic heißt das Ding. Vielen Dank, wenn Sie zugehört. Der Lino legt jetzt noch 10 Minuten auf. Dann sage ich, kommen Sie gut durch die Nacht. Bis zum nächsten Mal und tschüss.

Scientist.